0800 220 5050. Eins live. Domian. So, liebe Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Barbara. Barbara ist 61. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Barbara. Ich rufe an, gestern Nacht war bei dir eine Anruferin und hat vom Schicksal ihres Sohnes erzählt, der Opfer eines Überfalls wurde, ja, im Koma lag und aber Gott sei Dank wieder genesen ist. Mhm. Bei meinem Sohn, der hatte leider das Glück nicht, er war auch 23 Jahre, mhm, als er vor knapp 4 Jahren in Köln nach einem Diskothekenbesuch auf dem Heimweg verletzt wurde, so stark verletzt wurde, dass er mittlerweile zu 100 Grad schwer beschädigt ist, körperlich und geistig. Wie wurde er auf dem Heimweg verletzt? Es ist so, er war mit Freunden in der Kölner Diskothek Klapsmühle. Die hatten dort einen Geburtstag gefeiert. Mhm. Und das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er von der Überwachungskamera der Klapsmühle gefilmt wurde, mhm, beim Verlassen der Diskothek. Und er wurde circa 40 Minuten später in Bonn an der Nordbrücke bewusstlos aufgefunden. Ich erinnere mich an den Fall, der ging auch, mhm, durch die Kölner Presse. Der ging durch die Kölner, ja, Presse. Der, mhm, war, wir waren in der Lokalzeit, Aktuellen Stunde, mhm, im Kriminalreport, im XY. Und niemand weiß, wie dein Sohn dorthin gekommen ist. Nein, also das Einzige ist natürlich, dass man sagen kann, er kann nur mit einem Fahrzeug dorthin gekommen sein, denn er wurde so gegen 3.10 Uhr am Sonntagmorgen gefunden und das kann nur mit einem Fahrzeug gewesen sein. Wie viele Kilometer sind das ungefähr von, ja, Kölner Innenstadt bis dorthin? Maximal 30. Ja, so in der, genau, Richtung, ja. Mhm. Und die Polizei hat natürlich erstmal in Richtung Verkehrsunfall ermittelt und hat aber nach einem, mhm, halben Jahr dann geschrieben, nein, das war eine Gewalttat, zumal in Anführungszeichen die Verletzungen nur am Kopf waren. Er hat Schädel-Hirntrauma dritten Grades, Schädelbasisbruch, Jochbeinbruch. Also es sind ganz, ganz schwere eben Kopfschädigungen. Mhm. Er hat die Uhr zerschlagen, seine Gegenstände wurden verteilt gefunden. Und die Polizei die, wollte dann... Da bin ich kurz fragen, ja? Die, hm, Gegenstände, die verteilt... Also Handy, MP3-Player, genau, Portemonnaie, alles war, ja, verteilt um ihn rum. Wurden die dort gefunden, wo man ihn auch gefunden hat? Ja, genau, hatte? Also, ah, ja, so 20 Meter vor und hinter ihm, ne? Das würde ja im ersten Moment, würde man denken, es hat irgendjemand hat ihn, mhm, mitgenommen und, mhm, hat ihn dort dann zusammengeschlagen. Ganz genau und ist dann vielleicht nochmal eine Runde gefahren und hat seine persönlichen Gegenstände aus dem Wagen geworfen. Mhm. Mhm. Jetzt hat die Polizei also lange in der Richtung ermittelt. Verkehrsunfall hat gesagt, nein, das war eine Straftat, eine, mhm, Gewalttat. Mhm. Und wir haben dann, hat das auch der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, und wir haben dann Opferentschädigung beantragt, ja, für den Sohn. Ich bin seine Betreuerin mittlerweile. Mhm. Und eine Rechtsmedizinerin, die also 3 Tage nach dem Überfall bei ihm war, hat gesagt, das könnte aber auch ein Verkehrsunfall sein. Mhm. Und dadurch sind uns alle Wege versperrt zum Opferentschädigungsgesetz. Ich kämpfe jetzt seit 4 Jahren praktisch darum, dass wir Opferentschädigungswert, ja, vielleicht bekommen. Erklärst du es für Laien, was bedeutet das, wenn du das Opfer... Es gibt Folgendes. Also wenn die Täter nicht ermittelt werden, hat man die Möglichkeit als Opfer entweder bei einem Verkehrsunfall Verkehrsopferhilfe zu bekommen oder bei einer Gewalttat Opferentschädigungs, nach dem Opferentschädigungsgesetz. Und das ist mehr Geld? Das, nein, das ist gleich. Es ist nur so, der Geschädigte, beziehungsweise ich in Vertretung, mhm, muss nachweisen, dass es ein Verkehrsunfall war oder eine Straftat. Und ihr könnt beides nicht nachweisen? Nein, aber die Staatsanwaltschaft kann natürlich auch nicht beweisen, dass es ein Verkehrsunfall war. Mhm. Und wenn wir jetzt Verkehrsopferhilfe beantragt hätten, hätten die gesagt, dann weisen Sie doch mal den Verkehrsunfall nach. Ich verstehe. Und wie viel Geld geht es da eigentlich? Ja, das geht um eine lebenslange Rente. Mein Sohn ist, mhm, jetzt 27. Es geht darum, in einem behindertengerechten Umbau der Wohnung. Mhm. Wir zahlen jeden Monat Hunderte von Euro für Therapien aus eigener Tasche. Ich verstehe, das frisst natürlich ungeheuer viel Geld. Aber nur, damit wir uns das noch klarer, ja, machen können. Diese, mhm, Rente, wie hoch wäre so eine Rente das im besten Fall? Das weiß ich nicht. Der Daniel hat ja nie eine Berufsausbildung gehabt. Das heißt, mhm, auch wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind, er muss ja irgendwie weiter versorgt werden. Er wird sein Leben lang ein Schwerstpflegefall bleiben. Vielleicht beschreibst du mal kurz seinen Zustand jetzt aktuell. Er ist halbseitig gelähmt. Er kann zwar sprechen, aber er hat keinerlei Kurzzeitgedächtnis. Das heißt konkret? Ja, wenn ich jetzt zu ihm ins Zimmer gehe, verlasse das Zimmer, dann komme ich bei ihm neu rein. Er kann gar nichts Neues mehr aufnehmen. Keine neuen Namen, keine neuen Gesichter, keine neuen Eindrücke. Er weiß auch nichts aus seiner Vergangenheit. Nein, also aus der Vergangenheit kann er einiges hervorrufen. Er hat noch ein bisschen Langzeitgedächtnis. Er weiß, dass er Abitur gemacht hat. Er kennt auch manche Namen von Freunden noch. Er kann auch noch ein bisschen Englisch reden. Aber was auch völlig fehlt, ist die zeitliche Orientierung. Wann das war, wann er was gemacht hat. Ja. Und er ist sehr aggressiv, weil eben vorne das Gehirn massiv geschädigt wurde. Er ist sehr aggressiv. Er hat in den letzten 2 Jahren fast 7 Monate in der geschlossenen Psychiatrie verbracht, weil man einfach mit ihm insofern nicht fertig wird. Er wird mit Psychopharmaka vollgestopft. Dann ist er ruhig, dann kann er keine Therapien machen. Ja. Also das ist... Das ist ein tragischer Schwerstpflegefall. Und er ist jetzt im Moment auch in einer Einrichtung. Er ist in einer Einrichtung hier in Bonn-Bad Godesberg, ist aber zurzeit in Köln in einer Reha, weil wir gedacht haben, wir können dann nochmal einen Input geben. Er hat auch einen Hirnschrittmacher implantiert bekommen in Köln. Er kann sich aber auch an nichts erinnern, was in der Nacht passiert ist. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Du gehst auch davon aus, dass es eine Gewalttat war? Ich gehe davon aus, ich bin von Anfang an davon ausgegangen. Er hat die Hände verletzt. Das sieht aus nach einem Schlag. Er hat seine Uhr zerschlagen in 3 Teile. Er hat in der Psychiatrie Flashbacks gehabt und hat gesagt, Hilfe, Hilfe, nicht schlagen, Hilfe. Und er ist mal über die Nordbrücke gefahren worden zu einer Therapie und sagte zu dem Fahrer, stopp, halt, Polizei, Hilfe. Ermittelt man denn im Moment immer noch, nach 4 Jahren? Nein, man hat das nach einem halben Jahr von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, als die Kölner Polizei nachforschen wollte, nach einer Zeugin, die ihr sehr suspekt vorkam, das wurde auch in XY ausführlich gebracht, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, sie möchte, dass nicht weiter ermittelt wird. Es besteht kein öffentliches Interesse. Aha, dieser Fall wurde in der ZDF-Sendung XY ungelöst auch präsentiert. Ganz genau. Ja. Und aber wie ist denn das jetzt für euch, das Angehörigen, wenn die Staatsanwaltschaft so entscheidet? Ich habe einen Anwalt dann beauftragt. Und wir haben auch nochmal ein neues rechtsmedizinisches Gutachten erstellen lassen, ein psychiatrisches Gutachten. Das wurde dann so vom Tisch gefegt, wenn die Barbara meint, dass sie da mit, in Anführungszeichen, fadenscheinigen Zweitgutachten Recht erwirken könnte, dann hätte ich mich geirrt. Ne? Ihr lauft gegen Wände. Wir laufen gegen Wände, gegen Mauern. Du bekommst einen Schlag nach dem anderen. Dann bekommt ihr kein Geld. Ja. Und was natürlich das Allerschlimmste ist, euer Sohn ist überhaupt nicht mehr der vorher war. Nein, das ist die Zukunft ist weg. Es ist unser einziges Kind. Mhm. Und er hätte jetzt nach 6 Jahren Kampf einen Studienplatz in Medizin bekommen vor 2 Jahren. Er war vorher ein ganz normaler, gesunder, junger Mann. Wollte feiern gehen, ist auch feiern gewesen. Genau. Die Freunde waren mit, aber wollten noch ein bisschen länger bleiben. Ich vermute mal, das sind natürlich alles nur Hypothesen, dass er dort jemanden kennengelernt hat. Das ist ja alles sehr locker dazugegangen und dass die gesagt haben, ach, du bist müde, wo willst du hin, nach Bonn? Ja, da fahren wir auch hin, dann nehmen wir dich mit. Aber was sich dann dort abgespielt hat, das wissen wir eben nicht. Ich frage dich jetzt nochmal, du bist jetzt so in diesem Fall drin, das ist so ein Unglück und ihr habt gekämpft mit den Behörden. Dennoch, wie geht ihr, also du und dein Mann, mit diesem schweren Schicksal um? Ja, es ist so, also das erste Jahr, muss ich sagen, wo man natürlich auch immer noch gehofft hat, dass sich das doch bei ihm wieder etwas geben könnte, dass er sein Gedächtnis zum Beispiel wieder bekommt, dass die Lähmungen weggehen. Da war man noch in so einer Hochphase. Er war 3 Monate im Koma am Anfang und dann wurde die Beatmung abgestellt, dann ging das wieder, dann konnte er sprechen, essen. Dann hat man gedacht, aha, das geht jetzt weiter. Da war immer Hoffnung. Aber irgendwann kam der Punkt, wo man wusste, es wird nicht weitergehen. Gesehen hat, es heißt ja immer so, die ersten 1-2 Jahre und ich muss sagen, so seit einem Jahr, seit anderthalb, zumal mit dem vielen Psychiatrieaufenthalten, weil sich natürlich das Heim, wo er war, ich darf das jetzt mal so sagen, auch etwas einfach gemacht hat. Sobald er aggressiv wurde, kam halt in die Psychiatrie, aber die können ja nicht helfen. Das ist ja ein schwerer Hirnschaden. Da kannst du eben nur ruhig stellen. Es ist sehr hart und es ist, man ist oft an der Grenze. Ne? Also es ist schon ein Hadern. Verbunden, ne? Ja, klar. Und verbunden mit der Angst, was ist, wenn ihr mal nicht mehr seid? Ja, natürlich, das ist ja. Das ist ganz klar. Ja. Und wenn du siehst, dass ein junger Mann so ein hilfloses Bündel da ist im Bett und gar nicht mehr im Besitz seiner geistigen Kräfte und das ist schon richtig hart. Ne? Das glaube ich. Und das natürlich kam dein Fall dir sofort zu Bewusstsein, als wir gestern darüber sprachen. Also gestern, ich schaue deine Sendung also wirklich jede Nacht und aber gestern, als die Mutter das so sagte und das kommt dann so hoch, das sind dann immer wieder so Erlebnisse und ja, wie gesagt, ich habe dann auch gedacht, na ja, versuch's mal anzurufen und vielleicht ist ja doch ein Hörerin dabei und sagt, Mensch, ja, und kann irgendwas dazu beitragen, denn es müssen ja sagt doch vielleicht nochmal genau das Datum. Also das war in der Nacht vom 8. zum 9. Januar 2011. Und er war, wie gesagt, in der Kölner Disco Klapsmühle. Klapsmühle, das ist eine berühmte Diskothek hier in Köln. Ja, und ist dann gefunden worden, also in Bonn, unmittelbar an der Nordbrücke. Und ja, wie gesagt, Tatsache, also das Einzige, was man sagen kann, ist, er kann dort nur mit dem Fahrzeug hingekommen sein. Alles andere ist auch letztendlich, das werden wahrscheinlich die Kollegen beim ZDF auch so formuliert haben, sucht man nach Zeugen, die an der Brücke, auf der Straße an der Brücke irgendwas beobachtet haben. Genau. Weil nämlich die Zeugin, die dann also in auch in XY kam, gesagt hat, es wäre, das ist eine Taxifahrerin, die ist auch vernommen worden, da wollte die Polizei auch noch nachforschen, was die Staatsanwaltschaft verhindert hat. Die hat gesagt, sie hätte ein Taxi mit einem irren Tempo überholt auf der Autobahn. Sie hatte auch eine Dame, die angeblich in der Klapsmühle war. Dann hätte sie dieses Taxi an der Stelle, wo Daniel gefunden wurde, gesehen, mit laufendem Motor, mit offenen Türen, mit vollem Licht. Bestünde denn die Hoffnung, wenn es jetzt doch nochmal einen interessanten Zeugen gäbe, kann man nochmal an die Staatsanwaltschaft herantreten? Die würde jederzeit natürlich wieder das aufnehmen, wenn sich neue Gesichtspunkte, Anhaltspunkte ergeben. Also du hast es jetzt sehr detailgenau beschrieben. Ja. Wenn irgendjemand sich jetzt angesprochen fühlt, am besten meldet der sich bei irgendeiner Polizeidienststelle in Köln-Bonn und dann wird das Ganze seinen Weg nehmen. Ja, oder natürlich auch bei dir. Oder hier, genau. Und wir geben es weiter, natürlich, sehr gerne. Denn das ist dann, vielleicht ist das dem einen oder einfach an euch sich wenden wie gesagt, also das. Barbara. Vielleicht habe ich Glück. Man muss alles ausprobieren. Drücken wir die Daumen und es tut uns allen unendlich leid, was deinem Sohn passiert ist. Und wir drücken die Daumen, dass sich irgendwas ein bisschen verbessert zumindest, sagen wir es so. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Maike. Maike ist 41. Guten Morgen. Hallo. Hallo Maike. Schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ich habe auch zu diesem Thema angerufen. Und zwar wollte ich ein bisschen Kritik an deiner Antwort von gestern Abend üben. Und zwar hast du ja gesagt, von wegen die Gerichte urteilen doch relativ lasch und es dauert alles so lange und so weiter und so fort. Ich arbeite als Jugendhauptchefin seit einem Jahr und habe ja nun tagtäglich auch, nun zwar nicht mit so ganz harten Fällen, weil ich am Amtsgericht tätig bin, zu tun, aber muss natürlich auch alles, was diese Jugendgerichtssachen betrifft, mitentscheiden. Und es ist, was da jetzt auch, egal ob es jetzt mit dieser Tutsche, was da passiert ist, was die Frau jetzt oder die Barbara gerade vor mir erzählt hat oder Claudia, finde ich natürlich alles genauso schrecklich. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, es würde ein höheres Strafmaß geben. Nur es sind natürlich, die deutschen Gesetze sind vorgegeben, die Richter und wir handeln nach den deutschen Gesetzen. Ja, das ist völlig richtig, klar. Und ich sag mal, es gibt ja verschiedene Phasen. Es gibt nach dem Jugendstrafgesetz einmal die Jugendlichen, dann die Heranwachsenden und dann eventuell ob entschieden wird, ob die nach dem Erwachsenenstrafrecht beurteilt werden. Es geht ja bis 21 und aufgrund der Vielzahl der Straftaten, die ja nun heute passieren, sei es was ja nun ganz viel ist, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, dann die ganzen Einbruchdiebstähle, die ja meist mit Beschaffungskriminalität zu tun haben, oder diese Körperverletzungen. Aufgrund der Vielzahl ist es gar nicht möglich, solche Sachen einfach eher zu verhandeln. Dafür gehen manchmal 1,5 Jahre ins Land. Und okay, also das kann ich schon verstehen. Da die da es immer mehr werden, dass es nicht so schnell gehen kann. Natürlich geht die Kritik, dass bisweilen die Strafen so lasch sind, gar nicht mal direkt an die Richter oder an die Gerichte, sondern an die Politik, was die Gesetzgebung anbelangt. Sind wir da einer Meinung? Das auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich würde manchmal auch gerne härter urteilen, wobei natürlich der Richter das Strafmaß vorschlägt sozusagen, weil wir ja gar nicht als Laien die Ahnung haben, was kann man jetzt wirklich ansetzen. Aber gerade wenn es jetzt so wie gestern Abend auch gesagt wurde, ja 100 Arbeitsstunden festgelegt werden und das ist nun mal ein Ersttäter, dann ist das nun mal so, dann kann man nicht höher urteilen. Geht vielfach einfach auch nur mit einem Freizeitarrest einher. Das heißt, das ist ein Wochenende. Oder es gibt einen Dauerarrest von 4 Wochen. Das sind nun mal, weil es jugendliche Straftäter sind, kann man halt einfach nicht mehr machen. Ja. Oder es werden, selbst wenn es ein Wiederholungstäter ist, oder es wird eine Bewährungsstrafe ausgesetzt, dass man noch Auflagen mitmacht. Zum Beispiel, der muss zu einer Drogenberatungsstelle gehen oder muss sich einem Antiaggressionstraining anschließen und so weiter und so fort. Da will ich immer sagen, ich habe früher vor vielen Jahren ehrenamtlich im Knast gearbeitet und weiß, dass so viele Jungs darüber lachen, über diese Maßnahmen und auch lachen über das, was ihnen bevorsteht, wenn sie hier mal ein Gesetz übertreten. Das ist dann schon schrecklich, wenn man das so hört. Und ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man sehr täterorientiert gedacht hat. Also warum macht der Täter das? Welche schlimme Kindheitserfahrung steckt dahinter? Das stimmt ja auch alles. Viele kommen ja auch aus sozial sehr kaputten Verhältnissen. Aber nach wie vor denken wir viel zu wenig an die Opfer. Das stimmt. Einfach um eine gewisse Genugtuung auch für die Opfer zu finden, die vielleicht einen Menschen verloren haben, aber wie Barbara es gerade erzählt hat, die hat ja ihren Sohn quasi verloren. Ja. Ist es unerträglich, wenn dann, vielleicht in einem anderen Fall, wenn dann so eine lasche Strafe von 1 Jahr plus oder 2 Jahre plus Bewährung rauskommt oder irgend sowas. Ja, aber dann muss man ja trotzdem sagen, es wird immer gesagt, die Gerichte oder die Staatsanwaltschaft oder sonstiges. Das ist das, was ich irgendwo auch kritisiere, weil man kann nicht. Dann muss man, wie ich sagen, die Politik, es muss etwas Grundlegendes geändert werden. Hast du recht. Das ist wirklich der Punkt, wo ich auch gestern Abend gedacht habe, ich mache das jetzt seit einem Jahr und wo ich echt denke, ich würde manchmal auch gerne mehr geben. Auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht mal einen Fall schildern, wo du gerne mehr gegeben hättest? Zum Beispiel ging es dort um eine schwere Körperverletzung und ich sag mal so, diese Gesamtsituation, die sich mir dort schon geboten hat, wie gesagt, ich habe in den meisten Fällen immer wieder dort, ich mache seit einem Jahr, ich habe noch nie eine junge Frau da sitzen sehen auf der Anklagebank, es waren immer nur junge Männer, komischerweise seit einem Jahr. Jetzt habe ich irgendwo den Faden verloren. Meine Frage war gewesen, ob du uns einen Fall erklären oder schildern kannst, wo du auch gerne ein höheres Strafmaß gesehen hättest. Ja, also wie gesagt, diese beiden, die dort saßen, es ging um eine schwere Körperverletzung und wie gesagt, auch hier wieder Missbrauch, BTM-Missbrauch, also Betäubungsmittelmissbrauch. Und die beiden saßen, wie du schon sagst, grinsenderweise vor uns, weil sie genau wussten, was sie erwartet. Der eine hat sogar schon im Knast gesessen und wie gesagt, da war das Opfer auch schwer verletzt, da war auch ein Messer im Einsatz und so weiter und so fort. Ja, und was kam dann raus letztendlich? Letztendlich kam 9 Monate bei dem einen auf Bewährung und bei dem anderen, der musste dann wieder in den Knast, weil der noch eine Bewährungsstrafe laufen hatte und die natürlich dann aufgehoben wurde, aber das Ganze wurde dann auch auf 1,5 Jahre verhängt, weil der dann schon 21 war, beziehungsweise zur Tatzeit war der noch 20 und ein paar Monate, wurde zwar nach dem Erwachsenenstrafrecht schon bestraft, aber galt natürlich noch als Jugendlicher. Man konnte nicht das volle Strafmaß als Erwachsener nehmen. Es wird auch immer wieder gesagt, auch vom Richter und von der Staatsanwaltschaft, hätten Sie diese Tat, also diesen Satz habe ich schon ganz oft gehört, würden Sie diese Tat machen, wenn Sie erwachsen sind oder nach, also ab 21, dann würde Sie gleich ein paar Jahre mehr erwarten. Und das wäre, aber wie gesagt, schlimm, gerade bei Jugendlichen. Ja, schlimm finde ich auch. Ich habe einen Bekannten, der ist Gerichtsreporter, der erzählt mir das immer, wenn solche Täter, auch solche brutalen Täter, grinsend da sitzen im Gerichtssaal. Das finde ich ungeheuerlich. Was für ein Hohn für die teilweise ein sehr schwer misshandelt oder schwer verletzten Opfer. Ja. Liebe Maike, danke, dass du aus deiner Sichtweise das uns mal so erzählt hast. Das ist alles für uns hier interessant, wenn wir es aus allen Bereichen, aus allen Blickwinkeln mal beleuchten, das Thema. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch. Und wie gesagt, nochmal dazu gesagt, ich finde, das weiß Gott nicht gut, was da läuft. Also Haben wir verstanden. Verurteile ich genauso. Das haben wir verstanden, Maike. Okay. Vielen Dank, alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Auch noch eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, heute ist Nikolaus und wir sind hier gerade in der Redaktion von unserem netten Mitarbeiter Roland Lohr. Alle überrascht worden und jeder von uns hier hat einen Nikolaus bekommen. Und eine Mandarine sogar mit Blatt. Das ist doch schön. So eine nette Arbeitsatmosphäre ist hier bei uns. Und dieser Nikolaus ist aus Bitterschokolade. Und den werden wir nach der Sendung, während wir die Sendung besprechen, dann uns, jeder wird dann seinen Nikolaus essen. Vielen Dank an Roland Lohr. So, Hakan ist hier. Hakan ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Hakan. Erstmal einen schönen Nikolaus wünsche ich dir. Ja, danke. Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Hakan? Es geht um das Jahr 2014 bei mir. Ja. Ich habe halt, dieses Jahr war für mich überhaupt nicht so gut und ich freue mich eigentlich wirklich, dass es auch bald zu Ende geht. Was war denn alles schlimm? Also es fing damit an, ich habe einen geistig behinderten Bruder, der geht in eine Werkstatt für behinderte Menschen und in der Woche ist er dann in einem Wohnheim und wird dort auch verpflegt. Mhm. Und er wird halt oder ist dort von einem Mitarbeiter misshandelt worden. Misshandelt oder missbraucht? Misshandelt. Misshandelt. Mhm. Das dazu und dann... Wie ist das rausgekommen? Die Mitarbeiter waren sehr kooperativ. Die Kollegen haben, glaube ich, untereinander sich ausgetauscht und dann hat er sich verquatscht bei den seinen Kollegen und dann haben die uns dann informiert und wir haben dann sofort weitere Maßnahmen eingeleitet. Was ist denn genau gemacht worden? Was hat er denn genau gemacht mit dem Bruder, mit dem Jungen? Der hat mein Bruder mehrfach mit eiskaltem Wasser abgeduscht. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 36. Er kann weder sehen noch sprechen. Also er ist quasi ein hilfloser Mensch und kann sich nur kaum artikulieren. Also ist sozusagen... Mehrfach mit eiskaltem Wasser abgeduscht. Mehrfach mit eiskaltem Wasser, genau. Also aus reiner Lust am Quälen? Ja, wie ich weiß, ich vermute, dass das ein Geisteskrankheit ist, weil ich finde das einfach nur schrecklich, mit einem Menschen so umzugehen. Also wir sagen nochmal, das war ein Betreuer doch, dein Mitarbeiter. Genau, das war ein Betreuer. Und mir ist nicht ganz klar, wie der sich dann hat versprechen können, dass das rauskam. Ja, der hat, ich weiß nicht, also wir sind uns da auch sehr unsicher. Er hat, ich weiß nicht, wie er sich mit seinen Kollegen verstanden hat und wahrscheinlich haben die dann sich unterhalten und wie auch immer. Und wie auch immer, es ist irgendwie rausgekommen. Genau, es ist halt irgendwie rausgekommen. Ist der dann wenigstens rausgeflogen aus der Einrichtung? Genau, ja, er wurde sofort fristlos gekündigt. Ah, ja. Das sowieso und wir haben ihn dann auch angezeigt. So, das ist ein schlimmes Ereignis, das dich bzw. deine Familie trifft. Genau, aber du sagst, es gab mehrere schlimme Ereignisse in diesem Jahr. Ja, leider. Ich muss auch vorweg sagen, kurz zu mir, ich bin von Geburt an stark sehbehindert und kann tagsüber hell und dunkel noch so unterscheiden und bin sozusagen im Dunkeln, wenn ich draußen bin, komplett nachtblind sozusagen, dass ich mich mit dem Blindenstock nur bewegen kann. Also fast blind kann man sagen. Du siehst kaum, fast nichts. Fast nichts, ja. Genau. Mhm. Dann hat es aber eure Familie sehr stark getroffen. Der Bruder ist schwerbehindert, du hast eine Sehbehinderung. Ich habe meine Sehbehinderung, meine Schwester ist die Einzige, die Gott sei Dank gesund zur Welt gekommen ist. Gibt es da eine Ursache, weswegen ihr beide so stark gehandicapt seid? Denk mal, das ist eher ein familiärer Hintergrund, vielleicht vererbt oder so. Ich weiß es nicht genau. Der Bruder von meinem Vater war nämlich auch schwerbehindert. Also ich denke mal, dass es eine Vererbungsgeschichte ist. Kommen wir zum Jahr 2014 zurück. Genau. Also ich habe halt eine ganz normale Lehre zum eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe auch danach 2 Jahre in einer Verwaltung gearbeitet und leider Gottes ist der Zeitvertrag zu Ende gegangen und ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Ach du je, das, sodass das ist richtig. Ich dann in die Arbeitslosigkeit gestürzt bin. Das war ein. Und ich könnte mir denken, dass die Chancen für Menschen mit einer Behinderung, mit einer Sehbehinderung, natürlich viel geringer sind als jemand, der. Das ist das Problem, Domian. Ich versuche mich jetzt seit 7 Monaten wieder zu integrieren. Ich habe halt gedacht, ich könnte mich in das Unternehmen, wo ich war, wirklich integrieren. Das war halt eine gute Chance für mich. Aber es war halt ein befristeter Vertrag, der zu Ende gegangen ist. Und dadurch ist ein Traum für mich geplatzt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Firmen euch oder dich so pro forma, weil sich das so gehört, einladen zum Vorstellungsgespräch, aber dann eben nicht nehmen. Ja, eigentlich dann findet das Gespräch statt, aber am Ende heißt es dann, wir melden uns bei Ihnen und dann kommt auch wirklich nichts. Oder wenn ich mich halt bewerbe oder ich bekomme auch wirklich auch kein Feedback für meine Bewerbung, das passiert auch sehr oft. Du bist eine kaufmännische Ausbildung hast du. Genau, eine Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation habe ich gemacht. Das heißt, wie viele Monate bist du jetzt schon arbeitslos? Seit 7 Monaten jetzt. Das ist halt ziemlich lang und das belastet mich halt sehr, weil ich im Leben auch nicht weiterkomme und ich fühle mich halt auch fast so nutzlos. So, jetzt sind zwei schlimme Dinge schon genannt worden. Gibt es noch ein Genau, ein letzter Punkt. Das hat unsere Familie dann auch nochmal sehr betroffen. Wir mussten im Sommer richtig heftig mit meiner Mutter kämpfen, weil sie eine akute Psychose bekommen hat. Aber aufgrund der Erlebnisse, auch die sie dann auch hatte, erstens mit meinem Bruder und familiäre Hintergrundgeschichten. Und wir mussten sie dann notgedrungen mit Hilfe von Ärzten in eine psychosomatische Klinik einweisen. Wie geht's ihr denn heute? Sie hat jetzt die Therapie hinter sich, Gott sei Dank, und bekommt jetzt auch Medikamente und sie ist auf dem Weg der Besserung. Das hat aber wirklich sehr gedauert. Also und mein ganzer Sommer war sozusagen Das ist manchmal seltsam mit den Jahren. Es gibt so Jahre, wo manche Menschen nur Glück haben oder denen es gut geht und dann gibt es Jahre, da trifft es manche Menschen aber geballt. Gewaltig, ja. Und ich habe gedacht, was ist das jetzt eigentlich? Also erstens die Geschichte mit meinem Bruder und dann habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Die Geschichte mit meiner Mutter, ich weiß gar nicht. Und dann war ich als Familienmitglied auch noch so hilflos, weil ich meine Mutter auch am Leiden gesehen habe. Und mit meinem Handicap ist dann noch schwieriger. Ist auch noch schwieriger, da kannst du dich noch schwieriger drum kümmern, ja. Und ich habe auch gesehen, wie mein Vater drunter gelitten hat. Dem ging es auch richtig schlecht und das war halt das Heftige, was so passiert ist. Und ich bin jetzt sozusagen mit meiner Energie so ein bisschen am Ende, weil ich mich in der Zeit, wo es meiner Mutter schlecht ging, auch gar nicht mehr um eine Jobsuche kümmern konnte. Aber der Mutter geht's wieder, besser, es geht bergauf. Wollen wir es positiv sehen? Genau, Die Hoffnung, dass du einen Job kriegst, dürfen wir nicht aufgeben. Da muss man baggern. In welcher Region suchst du eigentlich? Ich frage es nur mal so. Ich wohne in Hagen und Nordrhein-Westfalen. Okay, gut. Hoffen wir einfach und drücken wir die Daumen, dass du was findest. Ich glaube, dann ist schon ein ganz großer Schritt nach vorne getan, ne? Wenn du wieder eine Arbeit hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde halt gerne appellieren, dass viele Arbeitgeber haben ja auch sehr viele Berührungsängste mit Menschen mit Behinderung. Aber es gibt auch so viele Hilfsmittel, wo halt behinderte Menschen ihre Handicap ausgleichen können. So, dass man auch den Menschen auch die Chance geben sollte, sich auf den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und in der Regel sind das sehr, sehr treue Mitarbeiter, ne? Die sehr. Ja, ich hab mal eine Statistik gelesen im Internet, dass zum Beispiel eine Krankheitsquote bei gesunden Menschen viel höher ist als bei den Menschen mit Behinderung, die halt doch zuverlässiger sind, was ich mal. Hacker, wir drücken die Daumen, dass deiner Mama noch weiter besser geht. Ja. Und wir drücken die Daumen, dass du im neuen Jahr, im Jahr 2015, einen Job findest. Und zwar schon sehr bald. Das wünsche ich mir sehr. Ich habe halt auch damit hat Steffi gekämpft und ich hatte, wie gesagt, eine ganz, ganz gute Freundin bei mir an der Seite. Mhm. Die Hatschi, die mir übrigens zuhört, die hat mich halt wirklich tatkräftig unterstützt. Grüßen wir sie herzlich. Genau, ich grüße sie dann auch, wenn ich darf. In dem Fall ja. Ja, sie hatte auch schon mal angerufen, da ging es um Thema Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, vielleicht. Sie vielleicht. Aber wie gesagt, sie hat mich halt sehr unterstützt und das hat mir dann auch doch schon sehr geholfen. Gut. Wir drücken die Daumen und sollte sich ein netter Firmeninhaber bei uns melden im Raum Hagen, reichen wir das natürlich sehr gerne an dich weiter. Das würde mich sehr freuen und du machst wirklich eine ganz, ganz tolle Sendung, Domian. Dankeschön, Hacke. Und ich finde es manchmal sehr, sehr schade, dass deine Sendung manchmal für die ganzen Fake-Anrufe missbraucht wird. Ja, so viele sind es ja Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, aber Mittwoch war zum Beispiel einer, das hat mich sehr, sehr schockiert. Ja, uns alle. Wirklich im Thema war. Und aber es war interessant, wir hatten ja das Thema, ich bin ein schlechter Mensch. Und genau das traf ja dann auf diese Fake-Anruferin zu. Ja, genau, richtig. So habe ich dann auch gedacht. Aber man war im Thema und dann kam diese Lache auf einmal. Ja. Und das hat mich so vom Hocker gerissen. Ja. Und na gut, vergessen wir es schnell. Vergessen wir es, genau. Lieber Hacker, ein Autogramm haben für mich und meine Freundin? Sehr gerne, dann leg du auf und wir rufen dich gleich zurück. Super, ich freue mich. Alles Gute, tschüss. Gute Weihnachten, schöne Weihnachten und guten Rutsch, Domian. Dir auch, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 31. Nächste Woche ist unsere letzte Sendewoche in diesem Jahr. Und dann gehen wir in unsere Weihnachtspause. Aber nächste Woche gibt es natürlich dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch nochmal eine Themennacht. Und das Thema nächste Woche heißt, mein Glaube ist mir heilig. Und ich möchte sehr gerne nächste Woche mit Menschen sprechen, die tiefgläubig sind und bei denen der Glaube an allererster Stelle steht. Also ich möchte zunächst dann gerne mich unterhalten mit Angehörigen der großen Weltreligion, also mit Christen, denen das Christentum wahnsinnig wichtig ist, ihr christlicher Glaube, in welcher Facette auch immer, mit Moslems, mit Juden sehr gerne, mit Buddhisten, vielleicht auch mit Hinduisten. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich hier schon mal mit einem Hinduist gesprochen habe. Mit einem Hindu, keine Ahnung. Aber vielleicht klappt das ja nächste Woche. Und auch gerne mit Leuten, die eine ganz andere Glaubensform, vielleicht auch eher eine individuelle, aber eine ganz andere Glaubensform haben, als die großen Weltreligionen vorgeben. Und natürlich auch mit Menschen, die sagen, mein Nicht-Glaube ist mir heilig. Also mit überzeugten Atheisten. Thema, mein Glaube ist mir heilig. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bin gespannt auf die Sendung. Sehr gespannt. Und wie immer könnt ihr euch per Mail anmelden. domian@wdr.de oder am Mittwoch dann vor der Sendung und während der Sendung anrufen. So. Jetzt geht's weiter mit Marie. Und Marie ist 53. Hallo Marie. Ja, hallo Domian, hier ist die Marie. Ja, hallo Marie. Ich wollte mit dir sprechen und zwar wollte mal deine Meinung hören. Also ich bin 53, ich bin im Moment arbeitslos und hatte einen Burnout, habe 18 Jahre in der Logistikbranche gearbeitet. Mhm. Und habe schon länger gemerkt, dass ich also jetzt weiter jetzt so im Büro nicht bleiben will und kann. Und bin schon länger also mit dem Gedanken so, dass ich jetzt eine Altenpflegehelferin-Ausbildung machen will. Ja. Und Respekt, in dem Alter nochmal so in eine ganz andere Branche zu gehen. Ja. Also erstmal spontan Hut ab. Ja, weil ich merke, also ich habe jetzt da auch so nochmal EDV-Kurse und beim Arbeitsamt und alles, wo ich merke, also da will und kann ich nicht zurück und wo ich einfach einfach nochmal meinem Leben nochmal eine Wende geben will und muss und habe selber auch meinen Vater gepflegt bis zu seinem Tod und eine Tante, wo ich auch Nachtdienste, ich habe BWL mit Abschluss studiert, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht schon viel, viel eher gemacht habe. Du sagtest gerade, du hast ein Burnout, das heißt, du warst richtig eine Weile Ja, also ich habe schon draußen. Seit 30 Jahren auch so mit Depressionen und so zu tun. Nehme auch Medikamente, aber wo ich das auch immer wieder ganz gut hingekriegt habe. Wie weit bist du denn im Moment mit der Umschulung? Ja, noch gar nicht. Also ich bin jetzt, also ich war beim Arbeitsamt, die sträuben sich, weil die eben sagen, sind da nicht für zuständig oder es gibt genug Büroarbeitsplätze und muss jetzt gucken mit dem mit der bunten Rente. Aber du willst doch eben nicht ins Büro, du willst doch was anderes. Nee, eben, das habe ich denen auch gesagt. Und da sagten die, nee, das ist also so bei denen die Vorschriften, also wenn es genug Bürojobs gibt, dann müsste man da hin. Ach so, ach so. Und dass ich dann jetzt also auch zwar auch mit einer Gutachterin vom Arbeitsamt da wegen beruflicher Reha und dass ich entweder darüber kommen kann, aber das weiß ich gar nicht, ob das funktioniert, aber wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das aus, dann werde ich das privat zahlen. Mal, das ist aber eine seltsame Logik des Arbeitsamtes. Weil ja, total. Es gibt genügend Arbeitsstellen im Bürobereich, deshalb muss man dahin gehen, aber es gibt ja eben nicht genügend Mitarbeiter im Pflegebereich. Ja, aber wenn man die Vorbildung hat, dann nach dem Motto, also ich könnte ja da unterkommen. Und ich habe denen auch gesagt, das will ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Ich kriege da totale Panik und die nächsten... Mit Kusshand müssen mit Sie... Mit 15 Jahre noch da PC im Büro, ja. Ist nicht mein Ding. Also mit Kusshand müssten Sie Leute wie dich nehmen, wenn du mit 53, mit sehr viel Lebenserfahrung, dich entscheidest, in diesen sozialen Bereich zu gehen. Hat das eine gewichtige Grundlage und eine große Motivation. Das heißt, du wirst eine hervorragende Mitarbeiterin werden. Das ist wieder Bürokratie, dass man Leuten wie dir dann das Leben schwer macht. Ja, wo die auch sagen, also es muss jetzt erstmal berufliche Reha oder dann die wissen auch nicht, ob sie, beziehungsweise weil ich eben über 15 Jahre gearbeitet habe, dann ist die Bundesrentenkasse oder wie das heißt, dabei. Und wo ich eben noch gar nicht weiß, also ob überhaupt jemand das finanziert, aber wo ich mir auch sage, wenn die das nicht finanzieren, dann werde ich das privat finanzieren. Kannst du das? Könntest du das? Ja, also ich hab so ein bisschen Ersparnis, aber ich werde mir das von Freunden leihen. Und wie lange muss man sich denn dann da umschulen lassen? Also mir ist klar, das sind in meinem Alter und das würden die auch nicht zahlen. Also Altenpflegerin ist 3 Jahre, aber Altenpflegehelferin ist 1 Jahr. Und wo ich eben über diese Schiene das machen will, und ich meine, mir ist auch bewusst, dass ich da mit 20-Jährigen zusammensitze, aber wo ich einfach sage, also ins Büro ist für mich einfach, das geht nicht mehr. Du hast gerade so mit im Nebensatz gesagt, irgendwie verstehe ich gar nicht, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum? Hast du doch eine Idee, warum du es nicht früher gemacht hast? Ja, ich habe das meinem Vater zuliebe, so mit Studium und BWL und um ihm zu gefallen. Und ich habe auch eine alte Dame während des Studiums schon, also eine krebskranke alte Dame habe ich auch schon gepflegt. Also immer so ein Händchen dafür gehabt. Ja, also irgendwie, ich merke, ich kann gut mit Alten. Und auch im Pflegebereich kannst du dich auch gut dann durchhandeln und benehmen. Ja. Und ja. Also das gibt es denn von Seiten des Arbeitsamtes auch Bedenken, weil du schon 53 bist, dass die das nicht wollen? Das haben die gar nicht gesagt. Die haben nur gesagt, so nach dem Motto, es gibt genug Büroberufe und da könnte ich ja hin. Also dass die da, von daher ist keine Not, dass die mir das zahlen. Also weil sie eben sagen, es gibt genug Bürojobs. Du wolltest meine Meinung hören. Meine Meinung ist sonnenklar. Mach es auf jeden Fall. Mach es auf jeden Fall. Wenn du es dir finanziell leisten kannst, dann finanziere es selbst und geh in den Bereich, den du gerne machen möchtest. Ja, das war mir eben wichtig, mal was, wie du das siehst. Absolut, oder absolut. Dass man da auch mal so deine Meinung hört. Weißt du bist jetzt auch in einem Alter, wo man keine Zeit verschwenden darf. Du hast jetzt schon bittere Erfahrungen gemacht und bist dir sonnenklar, dass du in deinem alten Bereich nicht mehr arbeiten möchtest. Und du bist krank geworden. Genau. Und du bist krank geworden in dem alten Bereich. Ja. So. Was will man noch mehr? Also geh in den neuen Bereich rein. Finde ich super. Wo ich mir sage, und auch finanziell, wenn ich mich da, wenn keiner zahlt, dass ich auch mich da ein Jahr über Wasser und auch mit Freunden und Familie und da mir Geld leihe, dass... Wenn das zu bewerkstelligen ist, mach es. Ja. Ja. Eindeutig ja. Das war mir ganz wichtig, einfach mal deine Meinung zu hören. Geh es an, pack es an. Und wollte nur noch sagen, also auch mit Tutsche, also da muss ich sagen, ich bin so entsetzt, dass diese Gewalt immer, immer, immer größer wird. Also ich finde es gruselig und das geht, also so geht es nicht mehr. Und ich finde gut, dass das weiter, ich hoffe, wir sprechen noch lange über Zivilcourage, durch dieses Vorbild Tutsche. Ne? Ich will es ja gar nicht sagen, aber meine Befürchtung ist, dass in den nächsten 4, 6, 8 Wochen wir einen neuen Fall haben werden. Und ja, ich meine, es war ja damals doch auch dieser Jimmy oder ich weiß nicht was in Berlin. Und ach ja, immerzu. Es ist ganz schlimm. Hier in Köln war auch vor ein paar Wochen. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich finde es bedenklich, gruselig. Liebe Marie, ich wünsche dir alles Gute und einen neuen guten Start in die in den neuen Lebensbereich. Also wenn ich soweit bin, ich melde mich sehr gerne, sehr gerne. Oder auch in der Ausbildung, also ich rufe wieder an. Das würde mich sehr freuen, ja. Und deine Sendung, also wie du das machst, deine Loyalität oder dein Verständnis oder also wo du immer die richtigen Worte findest, ist großartig. Ich danke dir vielmals. Dein ganzes Team. Vielen ich Dank. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Danke, tschüss. Ciao. 1.39 Uhr. Ela ist hier. Ela ist 40. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Ela, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist das Thema Übergewicht. Ah, du bist betroffen. Ich bin oder war betroffen. Aha. Ich habe 207 Kilo gewogen. 207 Kilo? Bei einer Größe von? 1,80. Ja. Aber gesundheitlich bedingt auch viel und habe 2011 eine Magenverkleinerung bekommen. Mhm. Ich habe dann innerhalb von einem Jahr 100 Kilo abgenommen. Boah. Und jetzt nochmal 9 Kilo. Das heißt, du wiegst jetzt? 98. Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Du musst dich doch wie ein neuer Mensch fühlen. Bin ich. Bist du? Bin ich. Ich habe auch mittlerweile 3 Wiederherstellungs-OPs gehabt. Ja, das muss man machen, ne? Weil die Haut hängt überall. Obwohl, das ist auch nicht ohne. Glaube ich. Wo hast du dich operieren lassen bei den Wiederherstellungs-OPs? In Hannover. Nee, das meine ich nicht. Bei den Wiederherstellungs-OPs. Wo musste die Haut... Bei der Wiederherstellungs-OP. Einmal am Bauch, das waren 7,5 Kilo Haut. 7,5 Kilo Haut. Mhm. Ja, die Brust wurde verkleinert. Mhm. Und die Oberschenkelinnenseite. Wie ist es beim Po? Hängt der Po auch sehr, wenn man so viel abnimmt? Das geht. Das geht, damit kann man leben. Ich habe zwar eine Genehmigung von der Krankenkasse schon, dass ich den Po und den Rücken auch machen lassen kann, aber ich bin seit der Bein-OP ganz stark am Überlegen, ob es das wert ist, weil ich jetzt durch die Oberschenkelstraffung ein Lipödem in den Beinen habe. Wie ist das passiert? Wie kommt das? Die Lymphgefäße sind ja Bahnen im Gewebe und keine Gefäße wie Blutgefäße. Mhm. Und wenn die verletzt werden, dann kann es schon mal dazu kommen, dass die sich wieder regenerieren. Und dann hat man halt ein Lipödem. Ne? Wie sieht das genau aus? Beschreib's mal. Ein Lipödem ist, das sind Wassereinlagerungen, Wasser in den Beinen. Ich habe am Anfang, ich glaube, überm Knie haben sie mich punktiert, 1,5 Liter Wasser drin gehabt. Mhm. Das heißt, bist vom Regen in die Traufe gekommen. Du hattest vorher wahrscheinlich sehr, sehr füllige Beine und jetzt hast du es wieder. Ja, aber die Haut, die da hang, die war auch nicht schön. Nee, es ist jetzt nicht, also was man so aus dem Fernsehen kennt, das ist ja dieses Elefantitis. Mhm. So schlimm ist es nicht. Nennt. Dieses extrem dicke, so dick ist es nicht. Kriege halt Lymphdrainage und dadurch haben wir es halt auch ist gut im Griff. Ist die Hoffnung, dass sich das dann doch irgendwann wieder reguliert? Also jeden normalen Arzt, den man fragt, der sagt einmal Lipödem, immer Lipödem. Mein plastischer Chirurg sagt, unter einer vernünftigen Lymphdrainage können sich diese Lymphbahnen wieder regenerieren. Also dann kann ich verstehen, dass du vor einer weiteren Schönheit, in Anführungszeichen Schönheits-OP, zurückschreckst, weil es kann natürlich, das sind ja keine Kleinigkeiten, diese OPs. Da kann ja auch immer was passieren. Ja, deswegen, also ich verstehe auch nicht, der Bauch war das Erste, was ich gemacht habe. Und als ich aus der Narkose wach geworden bin, hatte ich so extreme Schmerzen. Ich habe nur gedacht, was hast du getan? Mhm. Und warum machen das andere Menschen freiwillig und zahlen dafür noch eine Menge Geld? Mhm, verstehe. Allerdings ja. Ja. Also das war wirklich so der erste Gedanke nach der Vollnarkose. Mhm. Aber das ist alles gut verheilt jetzt am Bauch? Ja, der muss zwar noch mal... Da habe ich den falschen Chirurgen dran gelassen. Da habe ich jetzt eine große Narbenplatte im Bauch. Da, siehst du, es da war ich auch 7 Wochen im Krankenhaus. Mhm. Es gibt immer Komplikationen. Alles ist nie so ganz einfach und läuft ganz glatt. Also jede Operation wirkt riesig. Natürlich. Und bei 2 plastischen OPs hatte ich die halt. Mhm. Jetzt habe ich den richtigen Chirurg an meiner Seite. Und Sehr gut. Du hast am Anfang. Ich kann nicht mehr hoffen, dass es besser wird. Ja, du hast am Anfang gesagt 207 Kilo. Das ist natürlich ordentlich. Wie lange, wie viele Jahre hast du dich mit diesen enormen Funden rumgeschlagen? Also ich war nach meiner Jugend immer schon ein bisschen füllig. Ich hatte dann so zum Schluss 135 Kilo. Das war Anfang 2006. Mhm. Hab dann durch das Cortison innerhalb von 3 Jahren über 70 Kilo zugenommen. Warum musstest du Cortison nehmen? Wegen meinem Rücken. Ah, das heißt, das liegt nicht nur am Futtern, sondern auch am Cortison. Ja, ich hatte auch eine Nebennierenrinseninsuffizienz. Ah, verstehe. Und ich bin dann, ja, 2009 hatte ich so mein Höchstgewicht und 2011 habe ich mich operieren lassen. Mhm. Aber es war keine einfache Zeit. Mein Mann hat auch damals noch gesagt, wegen mir brauchst du dich nicht operieren lassen. Ich liebe dich so, wie du bist. Mhm. Und heute ist er glücklich, dass ich es gemacht habe. Wie fühlst du dich heute? Super. Ich gehe seit 1,5 Monaten wieder arbeiten. Ich bin glücklich. Mhm. Es ist einfach schön. Es ist wie ein neues Leben. Und ich kann jedem nur sagen, das Einzigste, was ich bereue, ist, dass ich es nicht schon eher gemacht habe. Und man sollte nicht mit diesem Gewicht leben, man sollte was dran ändern. Nun kann man ja, soweit wir das so wissen, nach einer Magenverkleinerung auch nur entsprechend sehr wenig essen. Kommst du damit klar? 100 Milliliter essen. Bitte? 100 Milliliter. Das ist nicht viel. 100 Milliliter fasst mein Magen. Mhm. Und das ist eine kleine Portion und man wird es kaum glauben, damit kommt der Körper aus. 3-mal am Tag so eine kleine Portion. Ja, und ist man denn auch satt, wenn man die gegessen hat? Man ist satt. Und man kann nicht mehr essen. Du hättest, auch wenn du noch so Lust hast und denkst, ach, ess noch ein Stück Käse oder noch eine Frikadelle, geht gar nicht rein. Würde gar nicht gehen. Dann kriegst du einen Rückfahrschein. Ah, dann kommt es oben raus. Das geht nicht. Der Magen fasst nur noch 100 Milliliter. Mhm. Und das geht dann einfach nicht. Mhm. Man kann den Magen nochmal überdehnen, aber dafür müsste man quasi immer über diese Übelkeit hinaus weiter essen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. Nee. Deswegen habe ich mir ja nicht den Magen verkleinern lassen. Ja. Wobei es gibt bei Magenverkleinerungen ja auch Unterschiede. Es gibt ja das Magenband. Mhm. Das kann man schon austricksen, weil da wird ja oben nur der Magen abgeschnürt. Wenn man dann halt flüssig ist, dann geht's halt in den Restmagen und man kann von oben weiter nachfüllen. Mhm. Dann gibt's den Schlauchmagen, den hab ich. Mhm. Da wird der Magen abgetrennt und auch richtig entfernt. Mhm. Also das ist eine richtige Verkleinerung des Magens. Das ist eine richtige Verkleinerung. Ja, ja. Und dann gibt's den Magen-Bypass. Da wird der Magen auch weggenommen, so wie bei mir. Aber da werden auch die ersten 1,5 Meter vom Zwölffingerdarm an die Seite gelegt. Mhm. Und das wird oft gemacht bei Diabetikern, weil sich dadurch die Diabetes auch reguliert. Verstehe. Das heißt, jeder muss sich da individuell beraten lassen, was für ihn das Beste ist. Und für dich war nun diese Methode offensichtlich die effektivste. Ja, Mensch. Das eine war mir zu krass, ein Fremdkörper wollte ich nicht im Körper haben mit dem Band und deswegen habe ich die Mitte gewählt und damit bin ich super zufrieden. So, die Ela im neuen Leben, so kann man sagen. Genau, so sieht's aus. Und der Mann mag dich noch mehr als vorher jetzt, was willst du also mehr? Ja, ich denke mal, mehr würde ich jetzt nicht sagen, aber unsere Liebe ist genauso wie vorher. Super. Das ist sehr schön. Liebe Ela, schön, dass du angerufen hast und uns ein bisschen von dir erzählt hast. Ich freue mich, dass es dir gut geht, auf dass es so viele, viele, viele Jahrzehnte bleibt und dass du dich wohlfühlst und gesund bist. Alles klar. Und du, Mirn, ich habe noch eine Sache. Mhm. Du sagtest eben, es wird nicht lange dauern, dann werden wir wieder so einen Fall von Zivilcourage haben. Mhm. Den hatten wir erst gestern. In Hannover wurde ein NP überfallen. Wer wurde überfallen? Ein NP-Markt wurde überfallen. NP kenne ich nicht, deswegen frage ich gerade. NP ist von der Edeka-Kette. Also, okay. Mhm. Und ich wohne ja mittlerweile in Norddeutschland, obwohl ich Gelsenkirchenerin bin. Mhm. Und deswegen gucke ich immer noch abends WDR. So ein bisschen bleibt das ja. Aus alter Verbundenheit. Ja, klar, einmal Schalker, immer Schalker. Auf jeden Fall haben die den NP überfallen und ein Kunde kam dazu, ist dazwischen gegangen. Der 21-jährige junge Mann ist tödlich verletzt worden und ein weiterer 29-jähriger ist schwer verletzt im Krankenhaus. Wann ist das jetzt gestern passiert? Gestern, am Donnerstag. Am Donnerstag, weil ich das gar nicht mitbekommen habe. Das ist ja wieder dramatisch. Mhm, ja. Also es ist wirklich, Zivilcourage wird mittlerweile so stark bestraft. Aber ich hoffe, dass die Leute weiterhin Zivilcourage zeigen. Ja. Liebe Ela, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke Tschüss, dir auch. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Benedikt, 43. Guten Morgen, Benedikt. Oh Gott, guten Morgen, Domia. Warum sagst du, oh Gott? Bist du aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt gerade Schokolade gegessen, um mich hier ein bisschen zu beruhigen, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Das Thema ist ein bisschen abgefahren. Ich glaube selber nicht an diesen ganzen Kram und ich bin auch nicht so der ängstliche Typ, aber ich habe seit über einem Jahr eine massive Geräuschkulisse in einem Haus, in dem meine Mutter wohnt. Und ich kann das leider nicht auf irgendeine natürliche Weise erklären. Meine Mutter. Vielleicht eine kleine Bitte, wenn du den Hörer irgendwie anders hältst, dein Handy oder was immer du hast, das klingt so ein bisschen dosig. Ist das jetzt besser, oder? Ja, so doll nicht. Egal. Eine Geräuschkulisse im Haus deiner Mutter. Ganz genau. Also wir sind da vor 4 Jahren eingezogen. Das ist so ein älteres Haus. Wer ist wir? Meine Mutter ist da eingezogen, ich bin zum Übergang da eingezogen, das heißt, ich wohne auf der oberen Etage, sie wohnt auf der unteren. Mhm. Wir haben das Elternhaus damals verkauft, weil meiner Schwester irgendwas ausgebrannt ist, dann brauchte sie Geld und deshalb haben wir das Haus halt verkauft. Mhm. Also wir sind jetzt in so ein anderes Haus eingezogen, das mehrere Jahre leer stand und da gab es am Anfang halt nur das Problem, dass um 3 Uhr morgens immer irgendwie die Heizung anfing, Lärm zu machen und so ein paar andere Kleinigkeiten, irgendwie so, dass eine Skype-Session beispielsweise sehr, sehr eigenartig verzerrt klang. Irgendwie, das war ein bisschen unheimlich oder es gab irgendwie so einen Teppichfleck, den ich im Flur gemacht hatte, den ich immer wieder verdeckt hatte mit so einem Teppich, der jeden Morgen frei lag. Also es war ein bisschen eigenartig. Mhm. Und was war mit der Skype-Session mitten in der Nacht? Habe ich nicht verstanden. Also da habe ich mit so einem Freund in Schweden geskypt. Mitten in der Nacht zu der Zeit? Nee, ja, das war immer so zwischen 2, 3, 4 Uhr war das gewesen, am Wochenende mal. Mhm. Und da tauchten halt wirklich verzerrte Stimmen in dieser Session auf. Das war sehr unheimlich. Das habe ich halt vorher noch nie gehabt. Also ich bin jetzt kein technischer Idiot und das hatte ich so noch nie gehabt vorher. Also es war ein bisschen unheimlich. Seit einem Jahr habe ich jetzt das Problem, dass auf dem Dachboden eine Geräuschkulisse ist, die man auch nicht mehr ignorieren kann. Also da kann ich mir noch so viele Sachen ins Ohr stecken oder irgendwie Kopfkissen auf den Kopf legen oder irgendwie was. Das klingt wie ein riesiger, vibrierender Bretterzaun, der rhythmisch und wellenartig immer lauter auf dich zukracht. Und das Geräusch fängt ganz weit in der Ferne an. Das Problem ist, das Haus ist gar nicht so groß, also um dieses Geräusch überhaupt abdecken zu können. Ja, also, das ist ein freistehendes, kleines Einfamilienhaus? Ganz genau, ja. Und in diesem Haus wohnst nur du und deine Mutter? Ich wohne da nur am Wochenende mittlerweile, weil ich habe mir einen Job gesucht und bin da ganz fix ausgezogen und ich habe das Geräusch jetzt quasi nur noch am Wochenende. Und hört deine Mutter dieses Geräusch denn in der Woche auch? Ja, sie hört das auch und sie glaubt, es wäre ein Marder. Wir haben auch schon diese Austreiber, wie heißt das, wenn die Tiere ausgetrieben werden? Mhm. Also haben wir auch schon da gehabt, wir haben auch schon Mechaniker da gehabt, die das alles gecheckt haben oben und so weiter. Aber wenn dieses Geräusch, also es gibt in diesem Haus einen Dachboden. Ganz genau. In diesem Dachboden, aus diesem Dachboden kommt das Geräusch. In der Nacht. Wenn du dann in der Nacht auf den Dachboden rauf gehst, was ist dann? Ja, dann wandert dieses Geräusch in die Seitenwände. Ich weiß, das klingt völlig abgefahren, deshalb rede ich da auch nicht so viel und gerne und oft drüber. Das ist das Problem von vielen Leuten, die solche Erlebnisse haben, dass sie da ungern drüber reden oder nicht für verrückt erklärt werden wollen. Das Problem ist, ich habe mich auch schon in diesen Paranormalforen einmal bewegt. Da gibt es unheimlich viele Leute, die sich auf jeden Videoschnipsel stürzen und all das. Ich glaube, das Problem von den Leuten, die dieses Problem haben, ist vielmehr das, dass sie nicht lange darüber reden wollen. Sie wollen einfach nur, dass das Problem weg ist. Mhm. Also mir geht es ganz genauso. Ich habe jetzt keinen Bock über alle. Okay, nochmal die Frage, damit die Fakten nochmal klarer sind. Du gehst auf den Dachboden, Dann geht das Geräusch vom Dachboden weg in eine Wand rein, in eine Seitenwand. In die Seitenwände, genau. So, dann gehst du nah an die Seitenwand ran und wenn du dann das Ohr an die Wand legst, was dann? Nee, das ist das Ding, das ist halt wellenartig, dieses Geräusch. Also es ist nicht permanent präsent. Also ich habe einen Hund, so also einen kleinen Jack Russell, die sind ja eigentlich ziemlich, die haben also wirklich vor gar nichts Angst. Die haben auch keine Angst vor Masern oder sowas alles. Dieser Hund ist regelmäßig bei mir im Zimmer, im Schlafzimmer und bellt die Wand an. Oder wenn er sich irgendwo da aufhält, dann unterm Bett. Und das ist nie der Fall gewesen vorher. Also der Hund hat vor gar nichts Angst normalerweise. Der hat Angst in diesem Zimmer. Manchmal stehe ich in diesem Zimmer und... Zimmer? Heißt das auf dem Dachboden? Im Schlafzimmer. Das ist das, also da, wo das die Geräuschkulisse am stärksten ist. Immer wenn ich dieses Schlafzimmer betrete, dann kommt die Geräuschkulisse. Nee, weil du gerade gesagt hast, das ist auf dem Dachboden, das Geräusch. Ja, also scheinbar, das ist das Problem. Wenn du im Schlafzimmer bist, hast du den Eindruck, das Geräusch ist auf dem Dachboden. Wenn ich dann nach oben gehe, dann wandert dieses Geräusch nach unten. Mhm. Und dann springt der Hund auf und verlässt die obere Etage und so weiter. Als das Geräusch ganz, ganz neu war, also als ich da die erste Nacht damit zu tun hatte, da habe ich mir, ich habe ja früher auch mal so Gläserrücken gemacht, als ich Teenager war und so und das lustig fand und all so weiter. Da habe ich dann halt so im Bett gelegen und gesagt, so, ich mache jetzt so ein Spiel, so ein Ja-Nein-Spiel. Ich stelle so Fragen laut und wenn das Geräusch in den ersten 5 Sekunden auftaucht, dann ist das ein Ja. Mhm. Also habe ich so Fragen gestellt wie, bist du bösartig, seid ihr zu mehreren da, wollt ihr, dass wir das Haus wieder verlassen, geht in diesem Haus jemand sterben und so weiter. Und es war immer Ja. Das Geräusch war immer in der ersten Sekunde da. Es war manchmal minutenlang kein Geräusch und dann, immer wenn ich eine Frage gestellt habe, in den ersten 2 Sekunden war das Scheißgeräusch da. Und dann habe ich so eine Panik gekriegt, habe ich da gelegen und ich habe mir nicht mal mit diesen Fragen getraut, mich auszusprechen. Und die Antworten kamen trotzdem. Also habe ich die ganze Nacht da irgendwie nicht schlafen können und habe versucht, an nichts zu denken und habe laut Musik gemacht, damit ich gar nichts mehr denken muss. Wie lange hält das Geräusch jeweils an? Manchmal die ganze Nacht. Also dann wie hält deine Mutter das immer aus? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass unten bei uns in der Küche die ganze Wand voll mit Besenabdrücken, also die Decke ist voller Besenabdrücke, weil sie immer wieder dagegen hämmert, weil sie glaubt, dass sie so den vermeintlichen Marder vertreiben kann. Achso, sie glaubt immer noch, das ist ein Marder. Ja, sie glaubt, es wurden schon diverse Leute, die das bestätigt haben. Da können noch so viele kommen. Ich sage jetzt permanent, dass wir haben 3 Marderfallen irgendwo um das Anwesen drumherum in den Gebüschen und überall. Sie lässt zufälligerweise mal kleine Eier irgendwie draußen auf der Terrasse fallen und so weiter. Ne? Hast du ihr denn gesagt, dass du das glaubst, dass das kein Marder ist? Absolut, wir haben es schon mehrfach deshalb gestritten und ich komme da nicht weiter. Und ich macht der älteren Dame keine Angst. Wenn sie denkt, das ist ein Marder, ist er okay. Ja, aber guck mal, sie glaubt ja auch, sie ist da die Gläubige von uns beiden, sie glaubt an den Heiligen Geist. Wieso glaubt sie da nicht an einen Geist bei uns auf dem Dachboden? Also das ist naheliegend da, also ehrlich. Wie du es jetzt beschilderst, ist das ja wirklich wie in einem Gruselfilm. Es ist wirklich krass war, vor allem, weil ich habe die ersten 3 Nächte habe ich jeweils 2-3 Stunden geschlafen und dann irgendwann hast du auch keine Angst mehr, dann bist du so sauer, dann willst du nur noch diesen was auch immer eins aufs Maul geben. Also mir geht zumindest so und ich bin eigentlich kein ängstlicher Typ und ich bin auch kein schwächlicher Typ. Also habe ich die Schnauze voll gehabt morgens, wollte die Dachluke aufreißen und nach oben stürzen und mich konfrontieren. Und die Dachluke ging nicht mehr auf. Also die Dachluke ging immer auf. Das ist ein ganz simpler Mechanismus. Und diese Dachluke sperrte plötzlich von innen. Ich habe mich mit meinem ganzen Gesicht da dran gehängt und das Scheißteil ging nicht mehr auf. Aber das Geräusch gibt es nie am Tag. Doch, mittlerweile, das gibt es immer. Es ist permanent da, das Geräusch. Sobald ich auftauche, sobald ich da oben das Schlafzimmer betrete... Vielleicht liegt es ja an dir, wenn es nur da ist, wenn du... Ja, das ist bestimmt naja, aber gut, die Mutter hört es ja auch. Also das ist ja nicht so, dass du es nur hörst. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir? Ich brauche irgendjemanden, der mir vielleicht einen Tipp geben kann, wie man mit solchen Phänomenen umgeht. Rein seriös und wie man das... Ja, das ist jetzt die Frage, da muss man natürlich alles realistische Ausschließen. Der Marder ist ein, ja gut, du sagst das jetzt, aber vielleicht ein Fachmann würde vielleicht da noch ganz anders rangehen. Und wenn alles ausgeschlossen ist, dann kommt die andere Ebene ins Spiel. Könnte das eventuell was Übernatürliches sein? Und wenn ja, die meisten dieser Fälle, sagen seriöse Parapsychologen, sind erklärbar. Fast 98%. Aber gut, es bleiben 2% übrig. Vielleicht ist euer Haus gehört zu den 2%. Wir werden dir gleich mal noch ein paar Tipps geben in Sachen seriöser parapsychologischer Beratung, okay? Tausend Dank. Das machen wir. Dann bitte ich dich aufzulegen, Benedikt, und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke, vielen Dank, schönen Abend. Ja, dir auch, tschau, tschüss. Ja, jetzt werden wir gruselig ins Wochenende verlassen, das ist ja entlassen, das ist ja ganz schrecklich. Also Volker Tarke war in der Technik. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Adventswochenende und einen schönen Nikolaustag. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, Freie Themennacht. Bis dahin, bye bye, tschüss.